Das Gebet des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, ist also eine Beruhigung für die Gläubigen. Und Allah ist allhörend und allwissend. Wissen Sie denn nicht, dass Allah es ist, der die Reue von seinen Dienern annimmt und die Almosen nimmt und dass Allah der Reue annehmende und barmherzige ist? Ja, also Allah will nicht, dass wir mit unserer Schuld auch leben und jeder von uns hat eine Schuld und verschuldet sich mal. Sondern Allah will, dass wir bereuen, uns zu Allah zurückkehren und er akzeptiert unsere Taube und wir erleichtert unsere Schuld somit und wir können somit unser Maximum an Rechtschaffenheit erreichen. Er akzeptiert, sodass wir uns noch mehren in Frömmigkeit. Ja, und er kann aus einer Sadaqa, die so klein ist wie eine Münze, kann er so viel machen wie der Berg von Uhud und das ist Allahs Barmherzigkeit und er ist allvergebend und barmherzig. Und sag, wirkt, Allah wird euer Tun sehen und auch sein Gesandter und die Gläubigen. Und ihr werdet zum Kenner des Verborgenen und des Offenbaren zurückgebracht werden und dann wird er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Ja, also immer wieder werden die Taten erwähnt, kein Wunschdenken, kein wir würden ja oder wir würden ja gern oder wir werden mal irgendwann, sondern uns wird gezeigt werden, was wir getan haben. Deswegen mal überlegen, wie wird das aussehen, wenn uns vorgeführt wird, was wir alles getan haben. Und nicht nur die Taten, sondern wir wissen, auch die Absichten werden dargelegt werden. Das heißt, das Äußere und Innere der Tat wird vorgeführt werden. Und was wollen wir dann also? Wollen wir, dass vorgeführt wird Feindschaft, Lüge, Hass, Augendienerei? Oder wollen wir, dass wir, wenn wir zu Allah zurückkehren, uns Aufrichtigkeit, Liebe für Allah und für seine Schöpfung, Gutes wollen, die Absicht, Gutes zu tun, die Überlegungen, wie man Gutes verbreiten kann, dass das alles in unserer Waagschale sein wird. Und Shaitan will natürlich, dass wir und alles, was unsere Person ausmacht, unsere Talente, unsere Möglichkeiten, die wir hätten, dass all das verschwendet wird und dass wir nichts tun können, was wirklich von Wert ist. Ja, dass wir beschäftigt und beschäftigt bleiben in nutzlosen Kleinigkeiten. Das will, weil Shaitan wird immer auf das schauen und versuchen, uns das wegzureißen, was das Wertvollste in uns ist. Ja, wie ein Dieb im Haus. Der lässt auch die Kleinigkeiten, lässt er liegen. Lass ihn ruhig kleine Frömmigkeiten tun. Aber das Große, was ihm wirklich nützlich wäre, was ihn wirklich nachhaltigen Nutzen bringen würde, das lass ihn nicht tun. Ja, da wo meiste Nutzen, das Wertvollste, was wir wirklich investieren könnten. Wir haben ein Talent, wir haben Zeit, wir haben Möglichkeiten, etwas zu tun, aber wir sind in Kleinigkeiten beschäftigt. Und das ist ein großer, großer Schaden, den wir dann erleiden. Ja, deswegen, wenn Allah einem Gelegenheit gibt, Gutes zu tun, dann sollte man sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen und sie nicht loslassen und sie über alles andere stellen und nicht mittelmäßig sein. Und wieder andere werden zurückgestellt, bis die Anordnung Allahs ergeht. Entweder straft er sie oder er nimmt ihre Reue an. Allah ist allwissend und allweise. Ja, andere, die müssen auch noch warten. Ja, man konnte nicht entscheiden, ob sie jetzt Munafiq waren oder Gläubige. Wir haben ja schon gelesen, manche haben Schlechtes und Gutes gemischt. Iman war da, aber die Taten waren halt nicht so dementsprechend. Ja, wenn die Umgebung gut war, dann kam das innere Gute heraus. Und ihre Angelegenheit war also nicht ganz klar. Und deswegen hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam über sie also auch keine Entscheidung gefällt. Und wieder sehen wir, Menschen sind nun mal so. Es ist nicht immer alles ganz klar und eindeutig. Den meisten sind alle Anteile vorhanden. Iman ist auch da, aber Schlechtes ist auch da. Ja, und deswegen über andere, die werden zurückgestellt, bis die Anordnung Allahs über sie ergeht. Ja, die sind dann im Willen von Allah und Allah bewahre uns. Natürlich möchten wir alle lieber zu denen gehören, zu denen Allah sagt, Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit Allah zufrieden. Und es gibt auch diejenigen, die sich eine Gebetsstätte genommen haben in der Absicht der Schädigung und aus Unglauben und zur Spaltung der Gläubigen und zur Beobachtung für diejenigen, der zuvor gegen Allah und seine Gesandten Krieg geführt hat. Sie werden ganz gewiss schwören, wir haben nur das Beste gewollt, doch Allah bezeugt, dass sie fürwahr Lügner sind. Ja, das sind jetzt wieder über die Munafiqin. Und zwar bauten sie eine Moschee. Und warum? Allah sagt hier, um die Menschen zu spalten aus Unglauben heraus. Zu dieser Zeit gab es in Medina zwei große Hauptmoscheen. Einmal die in Medina drin, die Prophetenmoschee, sallallahu alaihi wasallam, und dann die bisschen außerhalb Medinas, Masjidu Quba, wo jeweils dann die Leute, je nachdem wo sie wohnten, jeweils hingingen, um ihre Gebete zu verrichten. Die Munafiqin gingen ungern zu beiden. Ja, sie waren ungern, gingen sie jeweils zu einer Moschee. Und damit aber das nicht aufgedeckt wurde, Und das war ja unvorstellbar, dass jemand Muslim war und nicht zur Moschee kommen würde. Und damit das also nicht aufgedeckt werden würde, dachten die sich, wir suchen einen dritten Weg und wir bauen eine eigene Moschee. Und die Leute denken dann, ja, wenn sie hier nicht sind und da nicht sind, dann werden sie in ihrer eigenen Moschee sein oder in dieser dritten Moschee sein. Und einer ihrer Führer war Abu Amr al-Rahib und der war eigentlich ein Christ gewesen. Und der war sehr gegen den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, versuchte immer wieder dem Gesandten zu schaden. Man sagt, bei der Schlacht von Uhud hatte jemand auch einen Graben gegraben, in dem der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, auch so gestolpert oder reingefallen oder wegen ihm gefallen. Und dieser Graben sei auch von diesem Abu Amr al-Rahib gegraben worden. Wie dem auch sei, er hat viel versucht, immer dem Gesandten zu schaden. Und der hatte dies also geraten, das baut doch einfach eine Moschee und das soll unser Zentrum sein, ja, unsere Zusammenkunftsort sein, wo wir sitzen und uns verschwören, wo unser einer mit gleichem Gedankengut zusammenkommt und wir uns versammeln und so sich in Medina die Gemeinschaft aufteilt. Und dann wollten sie noch, dass wenn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam von Tabuk zurückkommen würde, dass er dort das Eröffnungsgebet quasi dort beten sollte, damit sie unter seiner Autorität diese Moschee eröffnen würden und somit sich reinwaschen würden. Nein, schaut doch mal, der Gesandte hat sogar hier, sallallahu alaihi wasallam, gebetet. Doch Allah, bevor es überhaupt so weit kam, informierte Allah subhanahu wa ta'ala ihn schon vorher, dass so wird es sein. Und schau mal, dies passiert im Namen der Religion, aber die Absicht ist, zu spalten und zu schaden und aus Unglauben heraus hier im Namen der Religion etwas anderes als Frömmigkeit zu praktizieren. Und die Lehre ist wirklich, wenn wir mal eine Arbeit nicht tun wollen oder wenn uns etwas schwerfällt oder wenn wir etwas nicht können oder wenn wir gerade Schwäche spüren, dann lieber sagen wir nichts, als dass wir schwören, wir hätten ja nur Gutes gewollt, weil das ist hier ein Zeichen der Munafiqin. Dieses ständige Beschwören und diese ständige Behauptungen aufstellen, wir wollten ja nur Gutes, wir haben ja nur Gutes im Schilde. Ja, der Gläubige zeichnet sich durch Taten aus, die gut sind und nicht durch Behauptungen, dass er ja Gutes wolle. Ja, so wurden die Munafiqin in Surat al-Baqarah schon beschrieben und hier nochmal sehen wir das bestätigt. Stell dich niemals in ihr zum Gebet hin. Eine Gebetsstätte, die vom ersten Tag an auf die Gottesfurcht gegründet worden ist, hat wahrlich ein größeres Anrecht darauf, dass du dich in ihr hinstellst. Hier wird also die Masjid Quba nochmal gelobt, die vom ersten Tag an auf Gottesfurcht gegründet worden war. In ihr sind Männer, die es lieben, sich zu reinigen und Allah liebt die sich Reinigenden. Ist derjenige, der seinen Bau auf Furcht vor Allah und sein Wohlgefallen gegründet hat, besser? Oder der, der seinen Bau auf den Rand eines abstürzenden Hanges gegründet hat, so, dass er mit ihm ins Feuer der Hölle abstürzt? Und Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Ja, also die Moschee ist zur Mehrung der Taqwa da. Wenn im Namen der Religion die Leute vom Dien vertrieben werden, dann ist das ein Verbrechen. Ja, denn das allgemeine Volk wird von so etwas beeinflusst. Die durchschauen das nicht, dass wo ist jetzt hier eine falsche Moschee und wo ist eine richtige Moschee, sondern die sehen eine Moschee und die sehen nur, hier wird der Iman aber nicht gemehrt, sondern sogar eher vermindert. Ja, und Masjid al-Quba, wie gesagt, wird hier gelobt, denn dort ist Taqwa vom ersten Tag an die Basis, auf der sie aufgebaut wurde. Und ein Bau ohne Grundbau, ohne eine Basis, auf der es gestützt wird, solch ein Bau stürzt ein. Genauso verhält es sich mit Taten, die nicht auf Taqwa und Gottesfurcht und Aufrichtigkeit basieren. Sie werden nicht lange halten. Sie werden nicht aufblühen. Sie werden nicht florieren, weil sie keine Wurzel und keine Basis haben. Selbst wenn die Tat äußerlich gesehen eine sehr vorzügliche, eine sehr fromme, eine sehr gute Tat ist. Allah sagt, sie, die Tat und die Tat tun, stürzt ins Feuer der Hölle. Warum? Weil sie nicht für Allah subhanahu wa ta'ala war. Sie war für Selbstprojektion, für Eitelkeit, für Ruhm, um sogar Schaden zu verbreiten, warum auch immer. Ja, das Innere der Tat muss stimmen, sonst wird die Tat von Allah nicht akzeptiert. Ihr Bau, den sie errichtet haben, wird nicht aufhören, Zweifel hervorzurufen, bis ihre Herzen in Stücke gerissen sind. Allah ist allwissend und allweise. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen der Paradiesgarten gehört. Sie kämpfen auf Allahs Weg und so töten sie und werden getötet. Das ist ein für ihn bindendes Versprechen, in Wahrheit, in der Tora, dem Evangelium und dem Koran. Und wer ist treuer in der Einhaltung seiner Abmachung als Allah? So freut euch über das Kaufgeschäft, das ihr abgeschlossen habt, denn das ist der großartige Erfolg. Ja, denn das, was man verkauft hat, das gehört ja nicht mehr einem selber. Ja, man hat es jetzt Allah gegeben und was er befiehlt, was er gerne damit macht, das wird getan. Ja, zum Beispiel, wenn wir jemandem was schenken. Ja, dann laufen wir nicht hinterher und sagen, jetzt musst du es aber so und so gebrauchen oder jetzt musst du das und das damit tun, sondern es ist seine Sache und was er jetzt damit tut. Er kann es weitergeben, er kann es weglegen, er kann es für etwas gebrauchen. Es ist seins geworden. Wenn wir alles, was wir haben, Allah gewidmet haben und dafür noch einen Preis entgegennehmen wollen, nämlich das Paradies, ja, dann haben wir jetzt gehandelt. Der Handel ist abgeschlossen und es ist nicht mehr unsere Befugnis, damit jetzt das zu tun, was wir gerne würden, sondern es ist Allahs Wille und er befiehlt und wir handeln. Ja, und schaut mal, kurz nochmal, wenn wir uns darin nochmal betrachten, handeln wir so über unseren Besitz, unseren Körper, wenn wir zum Beispiel krank sind, was tun wir? Ja, nehmen wir hin, was nicht verändert werden kann und versuchen trotzdem geduldig und dankbar zu sein? Oder klagen wir und nörgeln wir und sind mürrisch und schlecht gelaunt und machen unseren Mitmenschen auch das Leben schwer? Wie war Ayub a.s.? Wie lange war er krank und wie viel Dankbarkeit hat er Allah trotzdem entgegengebracht? Und das hat seine Dankbarkeit nicht gemindert, dass Allah ihn auf diese Art und Weise geprüft hat. Wie verhalten wir uns, wenn die Gebetszeit ist? Tun wir so, als ob wir der Menschheit einen Gefallen tun würden, dass wir aufstehen und unser Gebet jetzt verrichten? Oder verrichten wir es so, dass es das Recht Allahs ist und wir es auf die beste Art und Weise verrichten müssen? Ja, und was auch bemerkenswert ist, dass hier alle drei Bücher erwähnt werden, Tora, Evangelium und Koran, so ein sehr starkes Dalil. Das wurde also immer schon von allen Gläubigen verlangt und diesen Handel gab es auch immer schon mit allen Gläubigen, dass wenn ihr alles Allah gebt und alles Allah widmet und sogar das Leben bereit seid zu opfern, und also das ist ja das Schwerste, was der Mensch überhaupt opfern kann, das ist immer schon ein Versprechen an die Gläubigen gewesen, sei es zur Zeit von Moses, sei es zur Zeit von Isa a.s., dass dann Allah das mit dem Paradies belohnen wird. Ja, und wir wissen sogar, wer vielleicht schon vergleichende Religionswissenschaften ein wenig sich damit beschäftigt hat, wir wissen sogar, dass auch in den Büchern der Hindus, in deren heiligen Büchern, dass sogar dort, also auch in den Büchern, die wir als nicht als in Koran erwähnte Bücher, sagen wir mal, benennen würden, dass auch in deren Büchern diese Versprechen geäußert werden, dass der Gläubige, der bereit ist, sein Wertvollstes, und das ist nun mal unser Leben, für die gute Sache zu opfern, dass Allah, Gott, das mit dem Paradies belohnen wird. Ja, wie sind diese Gläubigen noch? Die in Reue umkehrenden, die Allah dienenden, die lobenden, die auf Allahs Weg umherziehenden, die sich verbeugenden, die sich niederwerfenden, die das Recht gebietenden und das Verwerfliche verbietenden, die Allahs Grenzen beachtenden und verkünde den Gläubigen frohe Botschaft. Ja, das alles muss man also versuchen, im Mindesten. Ja, Allah, das Paradies, das Allah versprochen hat, ist nicht etwas, was einfach erworben wird. Es ist etwas unglaublich Wertvolles, etwas unglaublich Hohes, was sich erarbeitet werden muss und trotzdem nur durch die Barmherzigkeit Allahs uns gegeben wird. Ja, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Ja, solchen Gläubigen ist dann also die frohe Botschaft Allahs verkündet worden. Allah preisen, und zwar in allen Umständen preisen, weil in guten Zeiten preisen wir alle mehr oder weniger Allah, aber in allen Umständen Allah preisen, Dankbarkeit zeigen, danach handeln, nicht nur auf persönlichen Level fromm sein, sondern auch gebieten und sich dafür vorbereiten, dass man fähig ist überhaupt und die Fähigkeit hat, das Gute zu gebieten und das Verwerfliche zu verbieten, weil dann muss man das Gute auch kennen und wissen, wie man es gebietet. Ja, sich dafür vorbereiten. All dies muss wenigstens versucht werden und Allah sieht unsere Bemühungen. Und das ist Allahs Barmherzigkeit, auf das Ergebnis nur achtet, sondern auf unsere Bemühungen schaut. Den Propheten und denjenigen, die glauben, steht es nicht zu, für die Götzendiener um Vergebung zu bitten, auch wenn es Verwandte wären, nachdem es ihnen klar geworden ist, dass sie Insassen des Höllenbrandes sein werden. Also wenn jemand in Schirk gestorben ist, dann darf man für ihn nicht mal dieses Bittgebet machen, das man ihm vergibt. Und die Bitte Ibrahims um Vergebung für seinen Vater war nur wegen eines Versprechens, das er ihm gegeben hatte. Als es ihm aber klar wurde, dass er ein Feind Allahs war, sagte er sich von ihm los. Ibrahim war fürwahr weichherzig und nachsichtig. Ja, wie war Ibrahim a.s.? La'awahun halim. Weichherzig und nachsichtig. Wo Allah ihm gebot einzuhalten, hielt er an. Ja, obwohl wir wissen, wie war der Vater von Ibrahim a.s. mit Ibrahim a.s.? Wie hat er sich zu ihm verhalten? Und trotzdem, wie viel Weichherzigkeit und Nachsichtigkeit hat Ibrahim a.s. ihm entgegengebracht, bis dass Allah ihm aufmerksam machen musste, dass nein, er ist im Schirk gestorben, er war ein Feind Allahs, er hat gegen die Sache Allahs gearbeitet, mach nicht mehr, bitte nicht mehr für ihn. Und dann hat er es eingehalten. Ja, wo stehen wir da wieder? Halten wir aus, wenn jemand uns mal etwas sagt, was uns nicht gefällt? Sind wir weichherzig? Können wir nachsehen jemanden, wenn er nicht genauso sich verhält, wie es uns gerade passen würde? Ja, und das ist leider auch manchmal, sogar oft, ein Hindernis in unserer Art und Weise, den Dien zu verbreiten oder ein gutes Bild von dem Dien zu präsentieren oder repräsentieren, dass wir oft leider uns selber, unser Ego, unsere Verletzlichkeit, unsere bisschen sensible Ader, ein bisschen so als Hindernis dazwischen aufstellen, weil man uns unglaublich schnell ja, verletzen kann, uns aus dem Konzept bringen kann, uns auch leider provozieren kann und dann die Sache, nämlich den Dien zu präsentieren, dazu einzuladen, ihn zu verbreiten, wie auch immer, je nachdem, in welchem Bereich jemand arbeitet, dann diese Sache leider in den Hintergrund gerät und unsere eigene Sache. Mir hat jemand was gesagt, mich hat jemand komisch angeguckt, mir wurde nicht genug Respekt entgegengebracht. Ja, unsere eigene Sache leider in den Vordergrund gestellt wird. Nimmer wird Allah Leute in die Irre gehen lassen, nachdem er sie rechtgeleitet hat, bis er ihnen darüber Klarheit gegeben hat, wovor sie sich hüten sollen. Gewiss, Allah weiß über alles Bescheid. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Allah macht klar, wovor man sich hüten soll. Und wenn sich dann jemand daran nicht hält, dann sagt Allah, nimmer wird Allah Leute in die Irre gehen lassen, nachdem er sie rechtgeleitet hat, bis das nämlich ist, bis sie Klarheit haben, wovor sie sich hüten sollen. Ja, und das ist wirklich wir können etwas davon lernen. Wir müssen auch erstmal klar machen, was wir von jemandem wollen. Sei es bei jemandem einen Job geben, jemand eine Verantwortung übertragen, unseren Kindern, unseren Untergebenen, den Jüngeren, Geschwistern, je nachdem. Ja, denn wenn wir einfach nur Erwartungen haben, ohne klar zu machen, was das für Erwartungen sind, was wir von unserem Gegenüber eigentlich an Ansprüchen gestellt haben, dann werden wir schnell enttäuscht werden, weil der andere ja gar nicht weiß, was wir da eigentlich alles erwartet haben. Und wozu führt dann diese Enttäuschung? Wir fangen an zu beschuldigen. Ja, deswegen, klare Kommunikation ist sehr, sehr wichtig, besonders, wo es eine Aufgabe zu erledigen gibt, wo es Erwartungen gibt. Ja, sondern nicht einfach nur erwarten, sondern halt auch klar machen, das ist etwas, was Allah sogar den Menschen gegenüber macht, obwohl er das nicht muss. Ja, Allah kann tun und lassen, was er will, was ihm beliebt. Trotzdem ist Allahs Gerechtigkeit so, dass er uns das erlassen hat. Allah hat die Herrschaft über die Himmel und die Erde. Er macht lebendig und lässt sterben. Ihr habt außer Allah weder Schutzherrn noch Helfer. Allah hat die Reue des Propheten, der Auswanderer und der Helfer angenommen, die ihm in der Stunde der Bedrängnis folgten. Jetzt ist wieder die Schlacht von Tabuk gemeint. Die wird als Stunde der Bedrängnis betitelt. Ja, weil das, wie gesagt, so eine sensible Situation war. Nachdem die Herzen einer Gruppe von ihnen beinahe abgeschweift wären. Hierauf hat er ihre Reue angenommen. Gewiss, er ist zu ihnen gnädig und barmherzig. Über wen spricht Allah hier jetzt also nochmal? Der Prophet, der Auswanderer und der Helfer. Und Allah sagt, die Herzen einer Gruppe von ihnen wären beinahe abgeschweift. Also wir sehen hier, in Zeiten der Bedrängnis ist es also irgendwo menschlich, sogar diesen besten Generationen von allen Zeiten, sogar eine Gruppe von ihnen, hier wird nicht über die Munafiqin gesprochen, eine Gruppe von ihnen, Auswanderer und Helfer, sogar von ihnen ist es manchen passiert, dass ihre Herzen in dieser schweren Zeit, Zeit der Bedrängnis, ein wenig abgeschweift waren. Ja, man wird manchmal erschüttert. Menschen sind so. Aber weil der wahre Iman da war, weil sie trotzdem in dieser Zeit gefolgt sind, mitgemacht haben, Beistand geleistet haben, was sagt Allah? Er hat ihre Reue angenommen. Gewiss, er ist gnädig und barmherzig. Und die Reue der Dreien, die zurückgelassen wurden, bis die Erde ihnen eng wurde, bei all ihrer Weite, und ihre Seelen ihnen eng wurden, und sie wussten, dass es vor Allah keine andere Zuflucht gibt als zu ihm. Ja, hier geht es über diese drei, über die gesprochen wird. Das waren drei aufrichtige Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. In Riyadus Salihin ist im Detail die ganze Geschichte aufgeführt. Das waren Ka'b bin Malik, Hilal bin Umayya und Murara bin Rabi'. Die hatten ihre Aufrichtigkeit schon an anderen Gelegenheiten bewiesen. Zwei von denen waren bei der Schlacht von Badr auch dabei gewesen. Als der Ruf für den Auszug nach Tabuk verkündet wurde, gingen die Leute also mit, wie wir schon besprochen haben. Und diese drei hatten keinen wirklichen Grund, zurückzubleiben, blieben aber erstmal zurück, mit der Absicht, irgendwann hinterherzureiten, und blieben dann schließlich ganz zurück. Ja, so hat es also, ist es dazu gekommen, dass sie ganz zurückblieben. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dann zurückkam mit der Armee, gingen die Munafiqin, die Heuchler, eine nach den anderen zu ihm mit diesen falschen Ausreden, darüber haben wir auch schon gesprochen. Diese drei aber gingen hin und sagten die Wahrheit. Ja, sie hatten keine falschen Vorwände, brachten keine falschen Vorwände vor, sondern sie sagten die Wahrheit, dass, ja Rasulullah, wir haben keinen Grund gehabt, wir hatten erstmal vor, aber dann, wir wissen nicht wie, aber wir wurden schwerfällig und es kam halt so, wir haben keine Entschuldigung, bitte nimm unsere Reue an, wir wissen, wir haben gefehlt. Und sie bereuten aufrichtig. Dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, wurde dann befohlen, die Angelegenheiten dieser drei für eine Zeit zurückzustellen, bis Allah entscheiden würde, was mit diesen drei sein sollte. Den Gefährten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, wurde verboten, mit diesen dreien zu kommunizieren. Man sollte diese drei dann meiden. Und so geschah es, dass 50 Tage lang diese drei einen sozialen, wir können sagen, sozialen Boykott unterlagen. Keiner redete mehr mit ihnen. Ja, und das ist, was hier beschrieben wird. Die Erde wurde ihnen eng, ihre Seelen wurden ihnen eng und sie wussten, dass es vor Allah keine andere Zuflucht gibt als zu ihm. Ja, man kann nicht von Allah wegrennen. Wohin will man rennen? Man muss ja wieder zu ihm rennen, weil er ja der Einzige ist, der Zuflucht geben kann. Hierauf wandte er sich ihnen verzeihend zu. Ja, dann hat also Allah offenbart, dass nein, eure Reue ist akzeptiert, eure Aufrichtigkeit wurde erkannt und anerkannt. Damit sie bereuen, gewiss Allah ist der Reueannehmende und Barmherzige. Ja, das war ein sehr schöner Augenblick für diese drei, als ihre Reue angenommen wurde. Und die Gefährten haben sich auch alle sehr gefreut. Es wird beschrieben in diesem Hadith, dass sie dann umarmt wurden und wirklich, wir würden heute sagen, schon gejubelt wurde, gefeiert wurde, dass Allah die Reue dieser drei akzeptiert hatte. Und wir sehen auch diese weiten Herzen der Gefährten, dass sie dann nicht ihnen noch nachtrugen und ja, ich hätte euch nicht verziehen oder, ja, sondern man freute sich aufrichtig, dass, ja, Rab, Alhamdulillah, Allah hat diesen dreien verziehen. Ja, obwohl in der Tat, äußerlich gesehen, ihre Tat gleich derer war, die als Heuchler benannt wurden von Allah. Aber hier ist wieder die Wichtigkeit vom Zustand des Herzens. Der macht wieder alles aus. Der kann etwas zu Nifaq und etwas zur Aufrichtigkeit machen. Da kann etwas zu einer Verfehlung und zu einer mutwilligen Sünde machen. Und das sind diese Unterschiede, die Allah sieht und wir nicht sehen. Ja, und bemerkenswert ist ja auch, dass die Munafiqin, die mit falschen Entschuldigungen, mit Lügen ja zum Gesandten kamen, dass die nicht bestraft wurden. Die wurden gelassen, das geht. Okay, geht mit euren falschen, mit euren Lügen. Aber ja, weil die noch nicht mal wert befunden wurden, dass man ihnen die Möglichkeit zur Tauba gab. Ja, sondern Tauba wurde den aufrichtigen Gläubigen erlassen. Ja, die Möglichkeit wurde ihnen gewährt.